الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الإله وحده، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Der heutige Thema ist Shahidu al-Mihrab, der Shahid, der Märtyrer, der Gebetsnische. Wer ist Shahidu al-Mihrab? Und warum wurde er getötet? Und wie wurde er ermordet? Und wo wurde er ermordet? Und wer hat ihn ermordet? Die Zeit ist Salat al-Fajr, Fajr-Gebet. Der Ort ist die Moschee des Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam. Der Getötete ist Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu wa ardah. Der Mörder ist Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Möge Allah azza wa jal ihn verfluchen. Allah azza wa jal sagt: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ. الله عز وجل ذكر في سورة آل عمران: Und betrachte nicht diejenigen, die auf Allahs Weg gefallen sind, als tot. Nein, sie leben bei ihrem Herrn. Und sie werden dort versorgt. Sie freuen sich über das, was Allah ihnen von seiner Huld gab. Und von Freude erfüllt sind sie über diejenigen, die ihnen noch nicht gefolgt sind, so dass keine Furcht über sie kommen wird und sie nicht trauen werden. Von Freude erfüllt sind sie über die Gnade von Allah und über seine Huld und darüber, dass Allah den Lohn der Gläubigen nicht verloren gehen lässt. Liebe Muslime, liebe Geschwister, wer unter uns kennt nicht, wer Umar ibn al-Khattab war? Wer unter uns hat nicht über Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu wa arda etwas gehört? Möge Allah azza wa jal Segen über Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu wa arda an Yawm al-Jum'ah geben. Und möge Allah Azza wa Jal den Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu wa ardah Frieden geben am Tag, an dem er Muslim wurde und als er Herrscher der Muslime wurde und als er auch getötet wurde. Und möge Allah Azza wa Jal ihm und uns alle Sicherheit geben, wenn wir alle entsandt werden, nachdem wir sterben. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam deutet drei Träume, die er geträumt hat. Und die sind alle für Abu Hafs, für Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu wa arda. Und alle diese Ahadith sind so stark und deutlich wie die Sonne, die mittags im Sommer scheint. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, dann in der erste Hadith jetzt: Als ich schlief, ich habe gesehen, wie mir die Menschen vorgestellt wurden. Und jeder von ihnen trug Gewänder oder Gewänder. Manche hatten die Gewänder bis zum Brust und andere länger. Und dann wurde mir Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu wa arda vorgestellt und sein Kamis, sein Gewand, war so lang, dass er ihn ziehen sollte. Er hat sein Kleid gezogen. Sein Kleid war sogar auf dem Boden. Die Gefährten fragten: Wie deutest du das, ja Rasulullah? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte: Ad-Din, die Religion. Diese Gewänder waren die Religion. Subhanallah, Umar ibn al-Khattab hat so viel Religion, wie sie ihn deckte. Seine Religion hat ihn bedeckt, so dass man von ihm nur etwas Schönes und etwas Gutes sehen kann. Und so, dass man über ihn nur etwas sagen kann, was richtig ist. Dieses Hadith ist muttafaqun alayh bei Bukhari und Muslim. Hadith Nummer 2. Der Sohn von Umar, Abdullah ibn Umar radiallahu anhu wa arda, sagt: Ich hörte, wie der Prophet sallallahu alayhi wa sallam sagte: Als ich schlief, während ich schlief, wurde mir ein Behälter mit Milch gebracht. Ich habe von diesem Behälter getrunken, bis ich gesehen habe, wie Milch von meinen Finger runterfließ. Dann habe ich den Rest zu Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu wa arda gegeben. Die Gefährten fragten: Wie hast du das gedeutet, O Rasulullah? Er, sallallahu alaihi wasallam, sagte, al-ilm, Wissen. Subhanallah, Umar bin Khattab, ein Mann, der zwei Sachen hatte. Er hat diese zwei Sachen zusammen gehabt, Wissen und Religion. Was ist das für ein Mensch? Was für ein Mann? Die dritte Sache, Abu Huraira radiallahu anhu ardah, berichtete, er sagte, während wir bei den Gesandten von Allah azza wa jal saßen, sagte er uns, also der Gesandte von Allah sagte uns, während ich geschlafen habe, habe ich im Paradies gesehen, ich war im Paradies und ich habe eine Frau gesehen, die Al-Wudu verrichtete. Sie hat sich für das Gebet gewaschen. Und zwar in der Nähe von einem Palast. Dann sagte ich zu dieser Frau, wem gehört diesem Palast? Und die Frau sagte, der Palast gehört zu Umar bin Khattab, radiallahu anhu wa arda. Dann sagt der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, dann habe ich mich daran erinnert, wie einfachsüchtig Umar war und habe mich dann gedreht und bin weggegangen, um nicht in der Nähe von dieser Frau zu bleiben. Als der Umar radiallahu anhu wa arda dies hörte, hat er viel geweint und er sagte, O Gesandter von Allah, soll ich einfachsüchtig gegenüber dir sein? Wie kann ich einfachsüchtig gegenüber dir sein? Und wie kann Umar bin Khattab radiallahu anhu wa arda einfachsüchtig vom Propheten sallallahu alaihi wasallam sein, während er ein Schüler des Propheten war, während er nur eine gute Tat unter den vielen guten Taten, die der Gesandte von Allah azza wa jal getan hat, war. Dieser große Mann Umar bin Khattab radiallahu anhu wa arda wurde getötet, während er betete. Und die Großen und die Mächtigen werden meistens getötet, damit die Gemeinde, damit die Muslime wissen, dass diese Menschen groß sind, indem sie getötet werden. Damit die Muslime auch erfahren, dass man für diese Religion, wenn man richtig was Gutes für die Religion machen will, es gibt immer die Möglichkeit, dass das uns das Leben kostet. So war das und so war auch mit Umar bin Khattab radiallahu anhu wa ardah. Wenn wir die Geschichte sehen, die mächtigsten Männer, die größten Männer des Islams haben gelitten, wurden verfolgt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst wurde verfolgt. Und Umar bin Khattab, ein mächtiger Mann, der wurde auch getötet. Einer der Leute, die den Propheten sallallahu alaihi wasallam gefolgt hat, hat gesagt, natürlich diese Männer, die den Propheten sallallahu alaihi wasallam, die haben ihr Blut verloren, ihr Blut wurde gegossen, ihre Knochen wurden gebrochen, ihr Leben wurde geopfert, sie sind gestorben. Aber sie sind nicht gestorben, indem sie von einer Diskothek Mitternacht nach Hause zurückführen, nachdem sie die ganze Nacht getanzt haben, wie Shayatin. Sie haben sich nicht verletzt wegen einer Schlagerei in einem Café. Ihr Blut wurde nicht gegossen, weil sie irgendetwas Unsinniges gemacht haben. Ihre Knochen sind nicht gebrochen, während sie Fußball gespielt haben oder weil sie Streit oder irgendeine Schlägerei wegen der Mannschaft, meine Mannschaft ist die beste gewesen, gemacht haben. Sie haben nicht ihre Energie verloren, indem sie sagten, mein Land ist der Beste, meine Nationalität ist die Beste. Diese Leute haben ihr Blut vergießen lassen, haben ihr Leben geopfert, fi sabilillah, für die Religion von Allah Azza wa Jal, damit das Wort von Allah Azza wa Jal ganz oben liegt, damit Al-Iman, damit Glaube auf Erde herrscht, damit es Gerechtigkeit gibt und Ungerechtigkeit nicht mehr gibt. Und welche Ungerechtigkeit ist größer, als dem Gott, als Allah Azza wa Jal, einen Scherik zu geben, einen Beigesellen zu geben, jemanden außer Allah Azza wa Jal anzubeten? Gibt es etwas Schlimmeres? Gibt es etwas Größeres? Bei Allah Azza wa Jal nicht. Das war die Generation des Propheten sallallahu alaihi wasallam, über die Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, die beste Generation ist meine Generation und dann diejenige, die danach kommt und diejenige, die danach kommt. Das ist die Wahrheit, an die wir nicht zweifeln dürfen. Das ist die Wahrheit, die wir alle wissen müssen. Die beste Generation war die Generation des Propheten. Wenn wir die Geschichte hören und lernen, merken wir, dass wir überhaupt nichts sind, verglichen mit diesen Gefährten. Wir haben etwas erreicht, was niemand erreicht hat. Und Umar bin Khattab radiallahu anhu war einer von dieser Generation Und er war nicht nur einer, sondern er war einer der Besten in dieser Generation. Der Beste unter den Besten. Das war Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu wa arda. Er ist Muslim geworden, als er hörte, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Taha rezitierte. Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa, illa tazkiratan liman yakhsha. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى طه Wir haben den Koran nicht auf dich herabgesandt, um dich unglücklich zu machen, sondern als eine Ermahnung für den, der Allah fürchtet. Dies ist eine Offenbarung von ihm, der die Erde und die hohen Himmel erschuf. Es ist der Alabama, der Rahmanu على العرش استوى. Bleiben wir dabei, übersetzen wir nicht diese Aya, weil ich die richtige Übersetzung nicht kann. Ar-Rahmanu ala al-Arshi istawa. Das ist die Ayah. Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu arda hörte diese Ayah und ist dann Muslim geworden. Und wie kann ein Mensch, der diese Ayah hört und der die Wahrheit sucht, nicht Muslim werden? Gibt es einen Mensch, der ehrlich ist, der den Koran hört, der hört, was Allah azza wa jal gesagt hat und nicht daran glaubt? Gibt es einen Mensch, der wirklich einen reinen Herzen hat und die Wahrheit sucht, der hört, was Allah Azza wa Jal, was seinen Schöpfer ihm sagt, der hört das und er folgt es nicht. Subhanallah, gibt es nicht. Und Umar ibn al-Khattab, als er dies hörte, ist dann sofort Muslim geworden. Warum? Weil er Araber war, weil er die arabische Sprache kannte. Er hat den Koran sofort verstanden. Er hat gemerkt, das, was der Prophet gelesen hat, war nicht etwas, was die Menschen sagen können, das war nur von Allah Azza wa Jal. Er wurde getroffen von diesen Ayat und hat dann La ilaha illallah gesagt. Er ist zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam gegangen, hat seine Hand auf die Hand des Propheten gelegt und hat ihm versprochen. Was hat er ihm versprochen? Er hat ihm ein Wort gegeben. Worüber? Was glaubt er? Hat er ihm gesagt, wir werden jetzt die Gelder der Menschen nehmen? Nein. Hat er ihm gesagt, wir werden jetzt alle zusammen Paläste bauen? Nein. Hat er ihm gesagt, lasst uns zusammen Gärten und Parks machen? Nein. Hat ihm gesagt, lasst uns die Menschen durch diese Religion ausnützen? Nein. Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu wa arda, hat seine Hand auf die Hand des Propheten gelegt und hat Al-Bay'a gemacht. Er hat Al-Shahada gesagt. Warum? Damit sie die Wahrheit unterstützen. Er hat ihm gesagt, wir werden inshallah für diese Wahrheit alles opfern, was wir opfern können. Und alles tun, was wir tun können. Für die Gerechtigkeit. Für La ilaha illallah. Für es gibt keinen Gott mit Recht anzubeten, außer Allah Azza wa Jal. So wurde Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu wa arda in der Hand des Propheten wie ein Schwert, das der Prophet sallallahu alaihi wa sallam benutzte. Ein Gelehrter sagt, der Unterschied zwischen Abu Bakr und Umar radiallahu anhuma wa ardahuma, und wir wissen, wer Abu Bakr war, der beste Mann in dieser Gemeinde, in dieser Umma nach dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Der beste unter uns ist Abu Bakr radiallahu anhu wa ardah. Und der zweitbeste war Umar radiallahu anhu wa ardah. Die Gelehrten sagen, der Unterschied zwischen den beiden ist, dass Abu Bakr Muhammad den Propheten gekannt hat. Während Umar radiallahu anhu wa ardah nur der Prophet Muhammad gekannt hat. Ich wiederhole, Abu Bakr hat Muhammad den Propheten gekannt. Aber Umar hat nur den Propheten Muhammad gekannt. Er hat Muhammad vorher nicht gekannt. Bevor er Muslim wurde, kannte er nicht Muhammad. Abu Bakr hat den Propheten sallallahu alaihi wa sallam sowohl gekannt, als er Kafir war, als auch nachdem er Muslim wurde. Umar radiallahu anhu wa arda hat den Propheten sallallahu alaihi wa sallam erst kennengelernt, nachdem er neu geboren wurde, indem er Muslim wurde. Dann, wie wir wissen, jedes Mal, dass Umar einen Sindiq gesehen hat, einen richtigen Verbrecher gesehen hat, jedes Mal, dass er sah, wie einer Aufstand gegen den Propheten sallallahu alaihi wa sallam machte, sagte er, O Gesandter von Allah, erlaube mir, diesen Mann zu töten. Erlaube mir, mit meinem Schwert den Kopf von diesem Mann rollen zu lassen. Und hätte ihm den Propheten sallallahu alaihi wa sallam erlaubt, hätte er eine große Anzahl von Menschen getötet. denn Omar hat nie Zeit gelassen, um irgendein Befehl des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu folgen. Er war sofort dabei, zu gehorchen und zu tun, was ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist danach gestorben, so wie die Menschen sterben. Der Prophet ist auch ein Mensch gewesen. Aber Omar radiallahu anhu wollte das nicht zugeben, wollte nicht akzeptieren, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben war. Er wollte nicht annehmen und glauben, dass der Prophet, der Gesandte von Allah azza wa jal, stirbt, dass die Offenbarung zu Ende ist. Dann hob er sein Schwert und sagte ganz laut: Wer sich traut zu sagen, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestorben ist, werde ich seinen Kopf mit diesem Schwert schlagen. Ich werde ihn töten und umbringen. Aber nachdem die Nachricht sicher war und nachdem alles klar wurde, dass wirklich der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben war, nachdem es zu Omar klar wurde, dass seinen Gesandten, den Mann, den er so liebte, starb, ist er dann auf den Boden gefallen und er hat sein Bewusstsein verloren. Obwohl Omar ein sehr starker Mann war, obwohl Omar nicht so leicht zu beeindrucken war, er war stark, kräftig, aber wo ist seine Kraft, wo ist seine Mächtigkeit, wo sind seine Muskeln, wo ist sein Körper? Er ist in einer Sekunde auf den Boden gefallen, denn die Nachricht war sehr groß und die Nachricht war sehr schwerwiegend. Was war diese Nachricht, wie wir gesagt haben? Der Tod des besten Menschen, der überhaupt auf dieser Erde gelebt hat. Der Mann, dessen Knochen, dessen Gleichen die Erde nie in sich hat. Das war Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der starb. Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu arda, wie wir wissen, er hat die ganze Dunya, die ganze Erde an einem Tag genommen und er konnte sie sofort an die Armen geben. Er hatte nicht diese große Liebe zu Dunya, zu Geld, zu Reichtum. Alles, was er bekam, er war fähig, er hatte die Fähigkeit, das sofort weiterzugeben. In seiner Zeit bekamen die Muslime Al-Ghanaim, die Beuten, Silber und Gold, Kupfer, Seide, alles, was man sich vorstellen kann. Und diese Beute, dieses Gold, diese Schätze kamen in den Karawanen, eine Karawane nach der anderen zu Medina. Während Umar ibn Khattab radiallahu anhu arda in seinem Kleid betete. Ein Kleid, der 14 Löcher hatte. Das war Umar ibn Khattab radiallahu anhu arda. Der Mann, der das Imperium von Heraklius geschlagen hat und der Mann, der die Perser auch geschlagen hat, was hat er gemacht, was hat er gegessen? Er hat nicht mal einfaches Brot zum Essen gefunden. Nicht mal das Essen, das die ärmsten Muslime essen konnten, hat er bei sich gefunden. Abu Bakr radiallahu anhu arda ist einer der Gründe für diese Sache. Wieso? Als Abu Bakr radiallahu anhu arda Kalif wurde, ist Umar radiallahu anhu arda an seiner Seite gewesen, so wie er an der Seite des Propheten sallallahu alaihi wasallam war. Und während Abu Bakr starb, hat er einen Brief zu Umar geschrieben, in dem er ihm sagte, dass er jetzt der nächste Kalif der Mu'minin, der Muslime wird. Er sagte ihm, Bismillahirrahmanirrahim, von Abu Bakr zu Umar ibn al-Khattab. Und ich bin in meiner ersten Zeit, in meiner Akhira, in meiner Jenseits, und das sind meine letzten Tage in diesseits. Ich bin arm mit dem, was ich getan habe. Und ich brauche das, was ich verlassen werde. Amma ba'd, o Umar, ich gebe dir die Führung der Muslime, die Führung der Gemeinde von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn du was Gutes tust und gerecht bist, das ist, was ich von dir glaube. Aber wenn du dein Hawa, deine Gelüste folgst, Allah azza wa jal weiß, was in deinem Herzen ist. Und ich weiß nur, was dein Äußeres ist. O Umar, fürchte Allah azza wa jal und pass auf, dass du nicht so stirbst, wie ich jetzt sterbe. Und assalamu alaikum. Dann ist Umar der Kalif geworden. Und dann hat er gesucht, was hat Abu Bakr radiallahu anhu wa arda als Erbe gelassen. Abu Bakr, der erste Kalif, der Vertreter des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er hat gesucht, was hat er gelassen? Wisst ihr, wie viel Abu Bakr gelassen hat? Er hat gefunden, dass er zwei Kleidungen gelassen hat, plus ein Esel. Abu Bakr, der zweitbeste Mann in dieser Gemeinde, oder der beste Mensch in unserer Ummah, Abu Bakr. Was hat er gelassen? Zwei Stoffe, die er angezogen hat, und ein Esel. Nichts mehr. Die Herrscher und die Politiker sollten ein bisschen auch die Geschichten von diesen Sahaba hören. Vielleicht, wir verlangen nicht von ihnen, dass sie auch so wenig lassen, aber mindestens, dass sie nicht so viel übrig lassen, wie sie lassen, wenn sie sterben. Wir wissen, in manchen Ländern sind die Herrscher gestorben und man hat gefunden, dass die mehr Geld hatten, doppelt so viel Geld hatten, wie das Land an Schulden hatte. Die sollen Allah Azza wa Jalla fürchten. Wir sind nicht eine Firma, wir sind nicht eine Privatfirma von diesen Menschen. Die sind für uns verantwortlich und die werden vor Allah Azza wa Jalla zur Rechenschaft gezogen. Die sollen nicht das Geld der Umma für sich nehmen. Die sind nur unsere Vertreter und sollen als Beispiel die Sahaba nehmen. Abu Bakr, zwei Stoffe und ein Esel. Nicht überall Paläste, nicht Hunderte von schicke Autos, nicht Hunderte mit Billionen von Dollars in den Banken investen. Nein, nichts. Zwei Stoffe und ein Esel. Und der Rest gehörte zu den Muslimen, zu den Armen. Das war ein Führer, das war ein Herrscher. Aber die Belohnung wird jeder Yawm al-Qiyama bekommen. Umar, als er dies erfuhr, was hat er getan? Er fing an zu weinen und er sagte, ja, Abu Bakr, du hast uns das Leben schwer gemacht. Du hast den Führer, die nach dir kommen, das Leben richtig schwer gemacht. Das heißt, Abu Bakr hat so wenig gelassen und trotzdem sagt er zu Umar, ja Umar, fürchte Allah Azza wa Jal, du sollst nicht so einen Tod haben wie ich. Das heißt, ich habe sehr viel übrig gelassen. Dann sollst du weniger übrig lassen, wenn du stirbst. Subhanallah. Wie gesagt, Umar fing an zu weinen und zu heulen. Und er sagte, oh Abu Bakr, du hast uns das Leben schwer gemacht. Du hast uns das Leben schwer gemacht. Abu Bakr ist dann gestorben. Umar ist dann gegangen und hat eine Rede gehalten, in der er zu den Muslimen gezeigt hat, was seine Politik ist. Er hat gesagt, was sind seine Pflichten gegenüber den Muslimen und was sind die Pflichten der Muslime gegenüber ihrem Führer, wenn er seine Pflichten erfüllt. Und dann hat er gesagt, was er machen wird. Und wir wissen, in seiner Zeit, die Muslime haben große Sachen erreicht. Wir wissen von ihm ein paar Eigenschaften. Zum Beispiel, die Gelehrten haben geschrieben, dass er in Medina immer unterwegs war. Er war der Mann, der immer nachts überwachte. Selbst während die Leute schliefen, war er wach. Die Leute, die Muslime, haben satt gegessen, aber Umar hat nie satt gegessen. Die Muslime haben geschlafen, um sich zu erholen. Der Umar hat nie so viel geschlafen, bis er sich richtig erholen konnte. Die Augen der Muslime konnten sich erholen und sehen, wie die Sterne am Himmel sind. Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu wa ardah, hatte keine Zeit für solche Sachen. Er hatte eine Verantwortung. Er hatte Millionen von Muslimen, nach denen er Yawm al-Qiyama gefragt wird. Er musste die Nation führen. Er musste die Menschheit vor Götzendienerei schützen. Er musste die Menschheit vor der Ungerechtigkeit, die die Kuffar zu ihren Menschen machen, retten. Er musste Al-Islam, die wahre Religion, verbreiten. Er hatte eine große Aufgabe. Deshalb, Umar hatte keine Zeit, um zu schlafen, hatte keine Zeit, um sich zu erholen. Er musste immer etwas tun. Er war immer unterwegs und suchte, ob es irgendeinen Muslim gab, der seine Hilfe brauchte, oder einen Armen, der Geld brauchte, damit er ihm Geld gibt, oder ein Verbrecher, der brauchte, dass man ihn erzieht, damit er ihn auch erzieht mit seinem Stock. Und was für ein Stock hatte Umar, radiallahu anhu arda. Ein Tag, während er nachts ging, hat er gesehen, wie eine Frau in ihrem Haus war, während ihre Kinder schrien und weinten. Und sie hatte einen Topf auf dem Feuer, voll mit Wasser. Dann ist Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu wa ardah, zu ihrer Tür gekommen und er sagte, O Dienerin von Allah, warum weinen diese Kinder so laut? Er hat Rahma, Barmherzigkeit zu den Kindern der Muslime gehabt. Sie sagte, sie weinen, weil sie hungrig sind. Er, radiallahu anhu wa arda, sagte, wenn sie hungrig sind, was ist mit diesem Topf los, der auf dem Feuer ist? Sie sagte, ich habe da nur Wasser reingeschüttet und ich habe Feuer angemacht, bis sie schlafen, damit sie glauben, dass ich etwas koche, und ich erwarte, dass sie müde werden und schlafen. Dann ist Omar ibn Khattab radiallahu anhu ardah sehr traurig geworden und fing an zu weinen. Er hat auch Angst bekommen. Er ist dann zu Dar al-Sadaqah sehr schnell gegangen. Und dann hat er in einem Saat, sagen wir so, Behälter genommen und er hat verschiedene Nahrungsmittel gemacht. Brot und alles, was ein Mensch braucht, um zu essen. Dann sagte er zu seinem Diener Aslam, O Aslam, trage das auf meinen Rücken. Der Diener sagte, O Amir al-Mu'minin, O Führer der Mu'minin, der Gläubiger, ich trage das. Wie sollst du das tragen? Dann sagte er, mach das, La Ummalak, mach das du, der keine Mutter hat. Das ist wie ein Schimpfwort im Arabisch, aber diese Schimpfwörter sind nicht unsere Schimpfwörter, die richtig kein Niveau haben. Das sind nicht die Schimpfwörter, die wir jetzt hören. Das war ein Schimpfwort, aber mit Adab. Das ist nur, um zu zeigen, du, was für ein Unsinn du sagst. Deshalb sagte er ihm, La Ummalak, du sollst keine Mutter haben. Lass das auf meinen Rücken. Glaubst du, du wirst am Tag des Gerichtes meine Sünden tragen? Lass das auf meinen Rücken. Dann hat der Diener dieses Essen auf den Rücken von Umar radiallahu anhu arda getragen. Und er ist mit ihm gegangen. Dann ist der Umar radiallahu anhu arda zu dieser Frau zurückgekehrt. Er ist reingegangen und er fing an selber zu kochen. Und er hat selber das Essen vorbereitet. Und er hat selber das Feuer gemacht und alles selber gemacht. Aslam, der Diener, sagte, ich habe gesehen, wie der Dampf durch den Bart von Umar ibn Khattab radiallahu anhu wa ardah rauskam. Als Umar das Essen fertig gemacht hatte, hat er selber das Essen in den Teller gemacht und er hat diese Kinder selber ernährt, bis sie satt wurden. Das war Umar radiallahu anhu wa ardah. Er war nicht sein ganzes Leben in seinem Palast, ohne sich um sein Volk zu kümmern. Er hat sich Sorgen gemacht um die Muslime. Eine andere Sache. Wenn jetzt eine Gerechtigkeit zu jemandem macht und der Ungerechte ein Mann ist, der Macht hat, bei uns jetzt nur, wenn ein Polizist dir etwas macht oder antut, hast du nicht mehr die Chance, dein Recht zu bekommen. Außer wenn du jemanden kennst, der stärker und mächtiger als dieser Polizist ist. Lasst uns kurz ein Ereignis hören, das in der Zeit von Umar radiallahu anhu wa arda geschehen, damit wir auch wissen, was die Gemeinde, was die Muslime verloren haben, nachdem es keine Herrscher gibt, wie Umar radiallahu anhu wa arda ist. Und damit wir auch wissen, dass die Leute, die schlecht über Umar reden, dass diese Menschen krank im Herzen sind. Unmöglich, dass ein Gläubiger, dass ein wahrer Muslim etwas über diese Sahaba sagt. Derjenige, der schlecht über die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam redet, der muss irgendeine Krankheit in seinem Herzen haben. Wenn nicht überhaupt, dass sein Herz schon seit langem tot ist. Amr ibn al-As, radiallahu anhu wa arda, war ein ganz großer Sahabi. Einer der besten Sahaba. Ein Führer der Sahaba. Er hat die Armeen geführt. Er hat die Länder erobert. Er war auch Wali über Ägypten. Das heißt, der Vertreter von Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu wa arda, über Ägypten. Er hatte die Verantwortung über Ägypten. Ein Tag ist ein Mann aus Ägypten zu Umar radiallahu anhu arda gekommen und er sagte ihm, O Amir al-Mu'minin, es wird erzählt, dass dieser Mann, der gekommen ist, ein Jude war. Er hat ihm gesagt, ich nehme Zuflucht bei dir und suche Gerechtigkeit bei dir vor einer Ungerechtigkeit, vor einem Dulm, das mir angetan wurde. Umar radiallahu anhu arda sagte ihm, du hast Zuflucht gesucht bei einem, der dir Schutz gewähren wird. Du hast Gerechtigkeit gesucht bei einem, der dir dein Recht geben wird. Der Mann sagte, ich habe ein Rennen mit dem Sohn von Amr ibn al-As radiallahu anhu wa arda gemacht und ich bin schneller gewesen. Ich habe gewonnen. Und der Sohn von Amr ibn al-As hat dann seine Peitsche rausgeholt und er fing an, mich zu peitschen und er schrie, ich bin der Sohn von Al-Akramain. Ich bin der Sohn von den zwei Guten, sagen wir so. Von Karim. Was bedeutet Karim auf Deutsch? Bruder Abu Bakr. Wie kann man Karim übersetzen? Barakallahu fi. Ich bin der Sohn der zwei edler Menschen. Das heißt, sein Vater und seine Mutter. Als der Umar radiallahu anhu arda dies hörte, hat ihm gesagt, bleib hier, ich kümmere mich darum. Dann hat Umar radiallahu anhu wa ardah einen Brief zu Amr ibn al-As geschrieben, in dem stand, du und dein Sohn sollt kommen. Warum sollte er ihn schlagen? Warum hat ihm dieser Sohn geschlagen? Ist das der Weg des Islams? Ist das die Gerechtigkeit, die die Muslime verbreiten müssen? Ist das, was uns Allah Azza wa Jal befohlen hat? Ist das unser Bund zu Allah Azza wa Jal, ungerecht gegenüber anderen zu sein? Ist das unsere Verantwortung gegenüber Allah Azza wa Jal, den Islam zu verbreiten? Zwingt uns diese Verantwortung, das zu tun? Nein. Aber der Sohn hatte das getan. Umar holte Amr ibn al-As und seinen Sohn. Und als sie kamen, hat er sie gerufen. Und dann hat er diesen anderen Mann gerufen und er gab ihm dann eine Peitsche. Und er sagte ihm, schlage ihn zurück. Der Ägypter konnte das nicht glauben, dass ihm der Kalif den Befehl gibt, den Sohn von Amr ibn al-As schlägt. Und er sagte ihm, peitsche ihn, wie er sich gepeitscht hat. Der Ägypter fing an, den Sohn von Amr ibn al-As zu schlagen. Und Umar sagte ihm, schlag ihn, schlage den Sohn der zwei Alben. Schlage den Sohn der zwei Alben. Anas, ein anderer Sahabi, der dabei war, sagte, der Ägypter hat bei Allah Azza wa Jal so viel geschlagen und er hat nicht mit dem Schlagen aufgehört, bis wir gewünscht haben und gehofft haben, dass er aufhört. Und er schlug weiter. Am Ende sagte Umar zu Amr ibn al-As, seit wann habt ihr die Menschen zu Diener gemacht, obwohl Allah Azza wa Jal oder obwohl ihre Mütter sie frei auf den Erde gebracht haben? Der Amr ibn al-As radiallahu anhu arda sagte natürlich, O Amir al-Mu'minin, ich wusste nicht. Ich habe nicht davon erfahren und er ist nicht zu mir gekommen, um sich bei mir zu beschweren. Das zeigt uns auch, dass Amr ibn al-As mit der Sache nichts zu tun hatte. Das ist die Gerechtigkeit von Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu arda. Und das ist das, was er gesagt hat, was für die Ewigkeit bleiben wird. Seit wann hat er die Menschen zu Diener gemacht, obwohl ihre Mütter sie frei auf dem Leben gebracht haben? Seit wann waren diese Männer und diese Frauen Diener? Seit wann war Terror und Unterdrückung der Menschen erlaubt? Nie. Das war die Waage der Islam und das war die Waage, die Umar ibn Khattab radiallahu anhu arda hatte. Was sollen wir dann mit Al-Kitab und Sunna tun, wenn wir hier so ungerecht sind? Wenn wir Al-Kitab und Sunna nicht folgen. So ist es. Umar ibn al-Khattab machte weiter. Ein Jahr, wir nennen das Ar-Ramada, der Dürre. An einem Jahr war so viel Dürre, dass die meisten arabischen Stämme, die sind dann zu Medina gegangen, weil sie nicht zum Essen und nicht zu trinken hatten. Das war am 18. Jahr nach Al-Hijra. Diese Dürre hat nichts über sich gelassen. Die Leute sind vor Hunger gestorben. Umar radiallahu anhu wa arda sah, wie sein Volk vor Hunger starb, sah, was für eine Armut verbreitet war. Dann hat er geschworen, bei Allah Azza wa Jal, ich werde nichts mehr essen, was mich dick macht, bevor Allah Azza wa Jal die Muslime errettet. Und dann hat er auch ein Zelt, der ist nicht in seinem Haus geblieben. Er hat ein Zelt gebaut und er ist mit den Muslimen draußen geblieben, damit die Muslime wissen, dass sie eine Familie sind. Sie gehören zur selben Familie. Es gibt nicht, derjenige ist ein Herrscher und ich bin ein einfacher Mensch. Wir sind alle gleich. Alle Menschen sind gleich. Die Besten unter euch sind Al-Mutzaqin. Al-Mutzaqun, die Gottesfürchtige. Er hat ein Zelt mit den Muslimen gemacht und da gewohnt. Und er hat selber kontrolliert, wie das Essen zu den Muslimen verteilt wurde. Und, radiallahu anhu wa ardah, er verteilte das Essen und weinte und sagte, O ja Allah, ja Allah, ja Allah, O Umar, wie viele Leute hast du getötet? Wie viele Leute hast du getötet? Aber hat er jemanden getötet? Nein, Umar hat niemanden getötet. Aber er hatte so viel Furcht, dass so viele Muslime in seiner Zeit sterben, während er Beherrscher war. Er ist auf den Mimbar gegangen, um seine Rede in Jumu'ah zu halten. Und als er anfing zu reden, hatte man gehört, wie sein Bauch Qarr machte, Geräusche machte vor Hunger. Dann sagte er auch einen Satz, der sehr berühmt ist. Er sagte, Karkir au la tu karkir. Mach Karr, mach diese Geräusche oder lass diese Geräusche. Er redet auch mit seinem Bauch auf den Mimbar und sagt ihm, mach deine Geräusche oder lass die Geräusche bei Allah Azza wa Jal. Du wirst nicht satt werden, bis alle Kinder der Muslime satt werden. So war er. Die Gelehrten, die beschreiben, wie Umar ibn Khattab radiallahu anhu arda aussah, manche sagen, er war hell, er hatte ein helles Gesicht. Und andere sagten, er hatte ein sehr dunkles Gesicht. Diejenigen, die sagten, seine Haut war hell, die sagten auch, er hatte auch Fleisch in seinem Gesicht. Und diejenigen, die sagten, er war sehr dunkel, die haben auch gesagt, sein Gesicht war sehr schlank. Jetzt, wie sah er in der Wahrheit aus? Umar radiallahu anhu arda. Die Wahrheit ist, dass die beiden recht haben. Er sah weiß und in guter Form aus, bevor dieses Jahr stattfand. Aber nach dem Jahr der Dürre, er hat so wenig gegessen und er hat nur mit Brot und Öl gelebt, nichts mehr als Brot und Öl und Salz und nur das Notwendige, um weiterzuleben in diesem Hungernotz. Er hat so wenig gegessen, bis seine Haut dunkel wurde, bis er starb. Subhanallah, seine Haut ist wegen Hunger dunkel geworden. Wo ist die Rahma, die Barmherzigkeit? Das ist Verantwortung gegenüber die Arbeiter und gegenüber die anderen Menschen. Umar radiallahu anhu wa arda ist so hungrig gewesen, hat so wenig gegessen und er hat so gelitten, damit die Muslime genug bekommen, bis sogar sein Körper sich geändert hat. Das ist unsere Geschichte, liebe Brüder und Schwestern. Das sind die Männer, die zu unserer Umma gehören. Wenn wir über unsere Geschichte erzählen, haben wir Muslime nur ähnliche Männer. Umar, Abu Bakr, die Gefährten, die großen Gelehrten. Wie sollen wir mit den anderen Gemeinden reden? Durch diese Menschen, da sind unsere Vorbilder. Da sind unsere Vorfahren, liebe Brüder. Wir sind nicht irgendwelche Leute, die vom Baum gefallen sind. Wir haben Vorfahren. Wir haben Ehre. Wir haben Großeltern, die so etwas geleistet haben. Die anderen Gesellschaften, die anderen Ummen, die anderen Völker sollen uns zeigen und sagen, wer sind ihre Helden? Musiker, Sänger, Leute, die anderen massakriert haben, sind das ihre Helden? Leute, die Weltkrieg geführt haben und Millionen, 50 Millionen getötet haben, sind das Vorbilder? Nein, das sind sie nicht. Leute, die in den Palästen gelebt haben, was haben die anderen Gemeinden uns zu sagen? Sie haben uns nichts zu sagen. Ihre Geschichte ist voll mit Unterdrückung und Ungerechtigkeit. Balam und Dunkelheit, Dunkelheit unter Dunkelheit unter Dunkelheit. Sie haben uns nicht sehr viel zu erzählen, aber viele Muslime schämen sich jetzt zu sagen, dass die Muslime sind. Man soll sich nicht schämen, man darf sich nicht schämen, Muslim zu sein. Die sollen sich schämen, dass sie Kuffar sind. Unsere Vorfahren waren die Besten, die haben Gerechtigkeit in der Erde verteilt. Aber das ist der Unterschied zwischen denjenigen, die Wissen haben, und denjenigen, die kein Wissen haben. Wer Wissen hat, wer Ilm hat, weiß, was die Muslime sind und was die Muslime zu der Menschheit gegeben hat. Und diejenigen, die kein Wissen haben, sobald ein Käfer mit ihnen redet, kommen sie durcheinander. Warum? Weil ihre Argumentationen nicht stark sind. Dafür, liebe Brüder und Schwestern, so viel lernen wie möglich und so viel lesen wie möglich. Umar radiallahu anhu arda hat auch was anderes gemacht. Ein Tag hat er vorgebetet und gefragt, dass es regnet. Und die Leute wussten nicht, der fing an zu weinen. Und die Bittenden wussten nicht mehr, warum er weinte. Was hat er Allah Azza wa Jal gefragt, wenn er weinte? Er sagte, ja Allah, zerstöre nicht diese Gemeinde in meiner Zeit, während ich lebe. Und plötzlich kehrte das Leben zurück zu Medina. Al-Hurmuzan, kennt ihr Al-Hurmuzan? Al-Hurmuzan war einer der Herrscher in Kisra, ein Mustaschar. Er ist zu Medina gekommen mit seiner Krone aus Gold und Diamanten und Perlen. Er ist gekommen mit Seide angezogen. Er ist zu Medina reingekommen und er fragte, wo ist der Palast von Al-Khalifa? Die Sahaba sagten, der hat keinen Palast. Da sagte er, wo ist sein Haus? Dann haben sie ihm ein Haus gezeigt, das ein ganz einfaches Haus war, unter den Häusern des Volkes. Und er sagte, ist das das Haus vom Kalif? Sie sagte, ja. Er sagte, wo ist seine Garde? Wo sind die Leute, die ihn schützen, von den Männern, die ihm was antun wollen? Sie sagten, er hat keine Garde. Er sagte, unmöglich. Ein Herrscher ohne Garde? Al-Hurmuzan klopfte an der Tür und wer kam raus? Der Sohn von Omar. Er sagte ihm, wo ist der Kalif? Der Sohn sagte, sucht ihn in der Moschee, er ist nicht zu Hause. Oder sucht ihn in der Umgebung von Medina. Sie sind dann in die Moschee gegangen, haben ihn aber nicht in der Moschee gefunden. Sie haben ihn gesucht und weiter gesucht. Sie haben ihn draußen in den Umgebungen von Medina gefunden, unter einem Baum am Schlafen. Worauf? Kein Bett, liebe Brüder, auf dem Boden am Schlafen. Er hat seinen Kopf auf seinem Kleid gelegt und ist dann eingeschlafen. Und er hat so gut geschlafen, wie kein Herrscher jemals geschlafen hat. Al-Hurmuzan, der auch sehr viel von Politik verstellte und kannte, sagte, ist das Omar? Wir können uns vorstellen, wie sich dieser Hurmuzan fragte, ist das der Mann, der die ganze Welt durcheinander gebracht hat? Ist das der Mann, der die Könige geschlagen hat? Ist das der Mann, der die Imperien besiegt hat? Er schläft unter einem Baum. Das war unglaublich. Das war nicht zu verstehen für Al-Hurmuzan. Dann hat er gesagt, du hast geherrscht, du bist gerecht gewesen und dann bist du sicher geworden und du hast geschlafen, O Omar. Erstens, du hast geherrscht und du bist gerecht gewesen. Das ist die Gerechtigkeit. Wenn einer gerecht ist, braucht er keine Garde. Seine Garde ist seine Gerechtigkeit gegenüber dem anderen. Wenn man gerecht ist, das ist die Sicherheit, dann kann man in Ruhe leben. Das war er. Und bevor er starb, Umar radiallahu anhu wa ardah, in den letzten Tagen seines Lebens, wusste er und merkte er, dass seine Zeit nah war. Dann hat er sich vorgestellt zu den Muslimen, er hat gesagt, hier bin ich, wenn ich jemanden von euch eine Ungerechtigkeit gemacht habe, dann bitteschön, kommt und nimmt euer Recht. Habe ich euch Geld genommen, fragt mich nach eurem Geld. Habe ich euch ohne Recht geschlagen, schlagt mich zurück. Habt ich euch irgendetwas angetan, kommt jetzt und nimmt eure Rechte. So war Umar, radiallahu anhu wa ardah. Und das war die letzte Jum'a, der letzte Freitag, in dem er gebetet hat. In dem er der Kalif und Imam der Muslime war. Warum? Weil er einen Termin hatte. Einen Termin mit diesem Lu'lu'a, der Verbrecher. Lu'lu'a al-Majusi. Möge Allah azza wa jall ihn in der Hölle verderben lassen. Dieser Mörder, der Umar radiallahu anhu ardah getötet hat. So war der Führer. Wie sollen dann die Leute sein, die diesem Führer folgen? Das war der Lehrer. Ihr könnt euch schon vorstellen, wie die Schüler sind, wenn sie so einen Lehrer haben. Das war der Imam. Ihr könnt euch auch vorstellen, wie dann die Muslime sind, wenn der Imam so ist. Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu wa ardah, der zweite Kalif, der zweitbeste Mann unter den Muslimen. Umar hat Pilgerfahrt, hat Al-Hajj gemacht in den letzten Tagen von seinem Leben. Im Tag von Arafah ist er aufgestanden und er hat eine großartige Rede gehalten. Und dann hat er alle Umara, alle Vertreter geholt und er hat sie zur Rechenschaft gezogen. Er hat die Gerechtigkeit gemacht. Er hat zu den Menschen gesagt, wer von euch hat irgendwelche Beschwerde gegenüber meinen Vertreter, der soll jetzt sagen, damit ich ihm sein Hak gebe, sein Recht gebe. Und er hat dies getan. Danach ist er gegangen, um Al-Jamarat, um diese Steine wegzuwerfen. Einer unter den Pilgerer, unter Hujjaj, hat einen Stein geworfen und er hat Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu wa ardahu, in seinem Kopf verletzt, bis er blutete. Dann sagte Umar, radiallahu anhu wa ardahu, dies bedeutet meinen Tod. Das heißt, ich werde bald getötet. Ja, er hat recht gehabt. Er hat das richtig deuten können. Das war sein Tod. Aber Umar ibn al-Khattab, er ist nicht gestorben, wie diejenigen, die sterben, weil sie viel gegessen haben, weil sie Blutdruckschwierigkeiten haben, weil sie zu viel Cholesterin im Blut haben, weil sie zu viel Fett essen, weil sie jahrelang am Schlafen sind. Er ist nicht deswegen gestorben. Nein, nein, nein. Er ist nicht so wie diejenigen gestorben, die nichts für den Islam gegeben haben, die nicht mal für sich selbst gegeben haben. Er ist einen anderen Tod gestorben, radiallahu anhu arda. Sa'id ibn al-Musayyib, radiallahu anhu arda, sagt, als Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu arda, von Mena zurückkam, ist er bei al-Aftah gewesen, dann ist er da eingeschlafen. Dann ist er auch aufgestanden und hat seine Hände gehoben und er sagte, ja Allah, ich bin alt geworden und ich bin schwach geworden und die Leute unter meinem Volk sind sehr viel geworden. O Allah, nimm ich zu dir, bevor ich etwas tue, was nicht gut ist. Dann ist er zu Medina gegangen. Und dann hat er in Medina die God mij gezegd had, gezegd, oh, ihr Muslime, es gibt Sunnen, das heißt freiwillige Taten für euch, die sollt ihr machen. Und es gibt Pflichten, die müsst ihr verrichten. Und ich verlasse euch auf dem geraden Weg, ganz deutlich. Außer wenn einer von euch nach rechts oder links gehen will. Aber der gerade Weg ist deutlich und klar. Was ist der gerade Weg, wir wissen? Koran und Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, so wie es der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, verrichtet hat, und so wie es die Sahaba verrichtet haben, und so wie es die Sahaba auch verstanden haben. Das ist der gerade Weg. Er hat sich dann gewünscht, als Shahid zu sterben, als Märtyrer zu sterben. Seine Tochter Hafsa, al-Mu'minin, radiallahu anhu wa ardaha, sagte, O Vater, willst du fi sabilillah sterben? Und in Medina Munawwara, derjenige, der jetzt als Märtyrer sterben will, der soll dorthin gehen, wo die Schlachten stattfinden. Das heißt, an den Grenzen des Landes der Muslime. Hier in Medina gibt es keinen Kampf mehr. Umar radiallahu anhu wa ardaha antwortete, weil er Yaqin, Gewissheit und Vertrauen an Allah azza wa jalla hatte. Er sagte, ich habe meinem Herrn um etwas gefragt und um etwas gebetet und ich erwarte, dass Allah azza wa jalla mein Dua, mein Bittgebet erfüllt. Umar ist dann in Medina weitergeblieben und er hat im Traum gesehen, wie ein Hund ihn zweimal in seinen Kopf sticht. Die Leute haben von diesem Traum erfahren und die haben ihm gesagt, so deuten wir deinen Traum. Ein Mann, der kein Araber ist von Al-Ajam, wird dich umbringen. Dann ist Umar al-Khattab radiallahu anhu arda aufgestanden und er hat wieder eine Rede gehalten. Und er hat zu den Muslimen in dieser Rede gesagt, ich werde euch bald verlassen, ich werde dieses Leben bald verlassen. Er hat das langsam zu ihnen gesagt. Umar radiallahu anhu arda hat sich dann von diesem Leben verabschiedet, ohne dass er irgendetwas verlassen hat oder hat nichts übrig gelassen zum Vererben, außer sein Haus aus Schlamm und sein Tier, sein kleines Esel und sein Stoff, das viele Löcher hatte und auch ein Stoff, mit dem er die Leute geschlagen hat, als er etwas gesehen hat, was nicht richtig war. Umar, das war er. Er ist gestorben und hat nichts gelassen. Kein Geld, keine Paläste, keine Saalen, aber der hat etwas anderes gelassen. Er hat eine große Aqida gelassen. Er hat großartige Prinzipien gelassen. Er hat eine Geschichte gelassen, die wir bis jetzt lesen können. Und jeder von uns, der das liest, merkt, was für ein Mann, was für ein Muslim war dieser Umar, radiallahu anhu arda. Umar ibn al-Khattab betete al-Fajr. Und während seines Gebets ist dieser Verbrecher von Abu Lu'lu al-Majusi zu ihm gekommen. Dieser Verbrecher, der nie in seinem Leben eine Niederwerfung für Allah azza wa jal gemacht hat. Und durch seine Hand war das Ende von diesem großen Mann, von Umar radiallahu anhu arda. Umar radiallahu anhu arda ließ Al-Fatiha. Und nachdem er Al-Fatiha ließ, fing er an mit Surat Yusuf zu lesen, bis er bei dieser Aya ankam. وَبْيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. Und er wandte sich von ihnen ab und sagte, O mein Kummer um Yusuf, und seine Augen wurden vor Traurigkeit trüb, doch dann beherrschte er sich. فَهُوَ كَظِيمٌ. Und fing an dann Umar radiallahu anhu arda zu weinen, bis die Leute hinter ihm anfingen auch zu weinen. Und bis er hörte, wie die letzte Reihe in der Moschee auch weinte. Warum? Weil dieser Koran von einem Herzen rauskam, der wirklich an Allah glaubte. Dieser Koran beeindruckt dann jeder, den ihr hört, weil das mit Iman zu tun hat. Als Umar ibn Khattab radiallahu anhu arda merkte, wie sehr die Leute weinten, hat er dann Allahu Akbar gesagt und hat al-Ruku' die Beugung gemacht. Dann ist dieser Verbrecher in seine Nähe gekommen und hat ihn mit einem Messer geschlagen, das mit Gift war. Er hat ihn 6-mal gestochen. Die haben nicht gemerkt. Die haben nicht gemerkt, dass Umar radiallahu anhu wa arda gestorben ist oder gestochen wurde. Ibn Auf radiallahu anhu wa arda ging nach vorne und verrichtete das Gebet zu Ende. Und die Leute haben dann Angst und Sorgen um Umar radiallahu anhu wa arda gehabt. Wo ist die Stimme von Umar? Warum ist Umar nicht mehr? Wo ist der Kalif? Wo ist der Mann, den wir so lieben? Wo ist der gerechte Mann? Wo ist der Gefährte des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Er ist aber jetzt in Sakarat al-Maut, in der Todesstunde. Abu Bakr radiyallahu anhu wa ardah, wer hat mich getötet? Wer hat mich getötet? Sie sagten ihm, Abu Lu'lu'a al-Majusi, er hat dich jetzt gestochen. Er sagte, Alhamdulillah. Gott sei Dank, dass mein Tod durch einen Mann gemacht wurde, der nie eine Unterwerfung vor Allah azza wa jalla gemacht hat. Alhamdulillah, dass mein Mörder ein Mann war, der nie As-Sujud gemacht hat. Und er fragte dann, habe ich gebetet? Habe ich mein Gebet zu Ende gemacht? Sie sagten, nein, hast du nicht. Und er sagte, Allahul Musta'an, Allahul Musta'an. Seine ganzen Gedanken waren, dass er sein Gebet zu Ende führt, damit er Allah Azza wa Jal begegnet, indem er Salat al-Fajr verrichtete. Er hat nicht gefragt, was ist mit meiner Herrschaft? Er hat nicht gefragt, wo sind meine Kinder? Oder wo ist mein Geld? Oder wo ist meine Frau? Oder wo ist meine Brieftasche? Er hat gefragt, habe ich das Gebet zu Ende gemacht? Er hat nach dem Gebet gefragt. Und er ist nicht ruhig geworden, bis er dann das Gebet zu Ende verrichtete. Die Sahaba sagten, wir haben sogar gedacht, dass Yawm al-Qiyamah stattfinden wird, als Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu arda getötet wurde. Die haben ihn dann zu seinem Haus gebracht und sie haben ihm ein Kopfkissen geholt, aber der wollte nicht sein Kopf auf diesem Kopfkissen liegen. Er sagte auf dem Boden, vielleicht wird mir Allah Azza wa Jal verzeihen. Vielleicht ist dann Allah Azza wa Jal barmherzig zu mir. Und er fing an zu weinen und er sagte, O du, dessen Macht, O du, dessen Reichtum nicht vergeht, sei barmherzig zu einem, dessen Herrschaft zu Ende ging. Dann hat Umar ibn Khattab gerufen und gesagt, holt mir alle Kinder der Muslime. Die Kunde der Muslime sind dann zu ihm gekommen und sie sind zu ihm reingekommen am Weinen, weil sie wussten, dass der Führer der Muslime am Sterben ist. Er hat sie geküsst, einer nach dem anderen. Er hat die armen Bürger geküsst und er hat auf ihren Köpfen gestrichen und für sie Dua gemacht. Dann haben sie ihm Milch geholt. Als er anfing zu sterben, sah er, wie Milch von seinem Leber rauskam. Und dann sagte er, Allahul Musta'an, ihm wurde klar, er wird nicht überleben. Dann ist die Jugend, er hat gesagt, lasst Al-Shabab, lasst die jungen Männer zu mir reinkommen. Und die sind zu ihm reingekommen. Dann hat er sie begrüßt und er hat einer unter ihnen gesehen, der lange Kleidungen trug. Und er sagte ihm, komm zu mir, komm nach zu mir. Der junge Mann kam sehr nach zu ihm und Umar radiallahu anhu ardah sagte ihm leise, damit die anderen das nicht alle hören, damit es keine Fadiha wird. Er sagte ihm, O Sohn meines Bruders, hebe dein Stoff. Dein Stoff ist unter den Knöcheln. Hebe dein Stoff. Die Gelehrten sagen, Amir al-Mu'minin befällt den Menschen, Gutes zu tun und verbietet ihnen, Schlechtes zu tun, auch wenn er stirbt und während er vor dem Tor steht. Und er sagt zu diesem jungen Mann, hebe dein Stoff ist zu lang. Das ist der Islam. Alles im Islam ist wichtig. Nicht wie manche Leute sagen, das ist nur die Hölle. Lasst uns über Kern vom Islam reden. Alles gehört zum Islam. Hebe dein Stoff zu Allah Azza wa Jal und saubere dein Stoff. Dann ist dieser junge Mann gegangen und er weinte wegen des Todes von Umar radiallahu anhu ardah. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu ardah kam zu ihm, damit er sich von ihm verabschiedet. Als er ihn sah, fing er an zu weinen. Und dann sagte er, O Umar, O Abu Hafs, wie oft habe ich gehört, wie der Gesandte von Allah Azza wa Jalla sagte, ich bin gekommen mit Abu Bakr und Umar. Ich bin gegangen mit Abu Bakr und Umar. Ich bin ausgegangen mit Abu Bakr und Umar. Dann sagte Ali ibn Abi Talib, und ich hoffe und ich frage Allah Azza wa Jal, dass er dich mit deinen zwei Freunden zusammenbringt. Umar sagte dann, ich hoffe nur, dass ich Kifafa sterbe. Kifafa, das heißt, wenn die Waage Gleichgewicht hat. Weder Sünden noch gute Taten. Wenn ich so sterbe, dann bin ich schon ganz zufrieden. Dann sagte er, Allah, Allah, das Gebet. Wenn er starb, sagte er ihnen, wo werde ich jetzt begraben? Sie sagten ihm, wir begraben dich mit dem Gesandten von Allah Azza wa Jal und mit Abu Bakr. Dann sagte Umar radiallahu anhu arda, ich sage nichts Gutes über mich. ich bin nur ein Mann unter den Muslimen. Wie soll ich mit diesen zwei Männern begraben, mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam begraben sein? Ich bin nur ein einfacher Muslim. Dann hat er gesagt, fragt Aisha radiallahu anha wa ardaha, ob sie das erlaubt. Nachdem er starb, sind dann die Sahaba zu Aisha radiallahu anha wa ardaha gegangen und sie sagten ihr, ob sie das erlaubt, dass Umar radiallahu anha wa ardaha in dem Haus des Propheten sallallahu alaihi wasallam begraben wird. Sie radiallahu anha wa ardaha sagte, eigentlich habe ich diesen Grab hier für mich vorbereitet, damit ich mit meinem Mann, mit dem Gesandten von Allah azza wa jall und mit meinem Vater begraben wird. Aber für Umar bin ich bereit, auf diesen Platz zu verzichten. Begrabt ihn mit seinen zwei Freunden. Und so wurde Umar radiallahu anhu wa ardah in seinem Grab neben seinen guten Freunden, neben Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam und neben Abu Bakr radiallahu anhu wa ardah begraben. Das sind kurze Ausschnitte vom Leben von Umar radiallahu anhu wa ardah. Ganz kurze Ausschnitte. Das war alles, was ich über diese Geschichte erzählen wollte. Ich bitte die Geschwister um Verzeihung. Habe ich was Richtiges gesagt, ist das nur von Allah azza wa jal gewesen. Habe ich was Falsches gesagt, dann sollt ihr wissen, das ist nur von mir und von Ash-Shaytan Ar-Rajim gewesen. Wa barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.